Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Wir beginnen mit einem schönen Thema. Und zwar haben wir uns schon zu Beginn des Sommers auf dem Neuköllner Umsonstflohmarkt umgeschaut. Dieser findet an jedem dritten Sonntag ab 15 Uhr statt und wir nutzten eine dieser Gelegenheiten, um uns mit Leuten darüber zu unterhalten, inwiefern Umsonstflohmärkte, aber auch Läden und Freeboxes eine Form politischer Praxis darstellen. Jeden dritten Sonntag im Monat gibt's in Neukölln was geschenkt. Der Umsonstflohmarkt am Rasepaarplatz oder Richardplatz, wie er noch von offizieller Seite genannt wird, bietet allerhand. Nur eines braucht Mensch auf dem Umsonstflohmarkt nicht, und zwar Geld. Denn umsonst heißt umsonst. Sprich, alle Leute können hier alles mitbringen, was sie halt so daheim rumfliegen haben und selber nicht mehr benutzen oder gebrauchen und hier halt umsonst weitergeben, halt einfach verschenken. Gebrauchsgegenstände, die sonst irgendwie im Keller liegen und ungenutzt bleiben, werden an anderer Stelle vielleicht eher gebraucht. Wenn ich daran denke, was bei mir so zu Hause alles rumfliegt, was ich nicht mehr benutze, da denke ich persönlich erstmal an den BSR. Also, was genau findet sich denn da auf dem Flohmarkt? Die Krönung letztes Mal beim Umsonstflohmarkt war eine PlayStation 3 zum Thema Materialwert. Heute habe ich ein Sexspielzeug entdeckt. Das ist heute mein persönliches Highlight von den Dingen, die da ist. Also die Vielfalt ist schon sehr reichhaltig. Also es ist sehr kleidungslastig und bücherlastig, aber ich habe das Gefühl, dass Leute auch wirklich das Konzept sehr verstanden haben und auch wirklich viel verschiedenes Zeug mitbringen. Und die ersten Befürchtungen, die es gab, haben sich nicht bewahrheitet. Also Leute bringen wirklich nicht einfach ihren Müll hier hin. Nun, das mit dem Müll macht vielleicht nur dann Sinn, wenn man einen unangemeldeten Umsonstflohmarkt in der Rigaer Straße veranstaltet, der dann aufgrund einer fehlenden Verkaufslizenz in kürzester Zeit samt dem Inventar von der Polizei geräumt wird. Da könnte Mensch sich mit einem vermeintlichen Umsonstflohmarkt nicht nur die Sperrmüllgebühren sparen, sondern sich auch einen Haufen behelmter Helferlinge bestellen. Aber Realsatire beiseite. Wie läuft das denn in Neukölln konkret ab? Na, ich habe eine Tasche bei mir zu Hause, wo ich immer Sachen reinfülle, die ich abgeben kann. Und ich gehe eigentlich ziemlich oft zu solchen Events. In Neukölln gibt es zum Beispiel in der Marischstraße einen Tauschladen, der immer donnerstags auf hat. Und da ich aus Hausprojektkontexten Freeboxen liebe und kenne, genau, mache ich das eigentlich ziemlich regelmäßig. Im Gegensatz zum Tauschladen wird auf dem Umsonstflohmarkt aber nicht das eine gegen das andere ausgetauscht. Für viele erst einmal eine ungewohnte Situation. Es gehen viele noch davon aus, dass da getauscht wird. Zumindest bei den ersten zwei Malen habe ich ganz oft gehört, so, ja, wie kann ich mir das jetzt einfach nehmen? Ich habe jetzt aber gar nichts dabei zum Tauschen oder so. Wir dann gesagt haben, ja, nee, ist halt umsonst, nimm dir einfach mit, du musst auch nichts hinbringen jetzt. Und dann trotzdem so Aussagen kamen wie, ja, da habe ich jetzt aber ein schlechtes Gewissen und so. Und jetzt bei diesem Mal habe ich das jetzt noch nicht so mitbekommen. Da war eher so klar, ja, ist halt umsonst. Wir nehmen uns das und das ist auch in Ordnung, das sich einfach zu nehmen, ohne in Gegenwert zu bringen, weil genau das wollen wir ja nicht. Es geht also ganz und gar nicht darum, den eigenen Hausrat zu verkleinern und Entsorgungskosten zu sparen oder wie an gewissen Feiertagen mit der Familie festzustellen, dass die eigene Verwandtschaft die 5-Euro-Regel zum Schaden des eigenen Gewissens mal wieder ignoriert hat, sondern was in Neukölln und vielerorts auf Umsonstflohmärkten, Läden und mit den Freeboxen in Hausprojekten praktiziert wird, ist vor allem eins: eine praktische Alternative zum Warentausch. Für uns als Anarchistinnen spielt die Kritik am Kapitalismus ja eine sehr große Rolle bei dem, was wir tun. Und das Bedürfnis, einen Umsonstflohmarkt zu machen, kam ja genau daher, diese Logik zu durchbrechen. Also diese Logik, dass alles, was ich tue, einen Gegenwert haben muss. Mal aufzubrechen und dahin zu kommen, aufzuzeigen, dass es auch mit einer ganz anderen Logik funktionieren kann, nämlich mit der Logik, ich habe was, was ich gerade nicht brauche und was ich dir zur Verfügung stelle. Auch weg von einer Logik von, ich nehme alles, was ich kriegen kann, hin zu einem, ach, das brauche ich wirklich und das nehme ich mir. Und insofern würde ich schon sagen, dass der Umsonstflohmarkt ja nicht nur ein nettes Nachbarschaftsevent ist, sondern Das wird ja auch durch den sehr gut besuchten und genutzten Infotisch deutlich und durch die Gespräche, die auf dem Platz geführt werden. Hat das natürlich für viele Leute, die sich hier aktiv beteiligen, einen sehr wichtigen Stellenwert, eine politische Aussage damit auch zu verknüpfen, beziehungsweise auch eine politische Praxis. Naja, den Kapitalismus entspannt auf dem Flohmarkt überwinden. Diese Vorstellung lockt sicherlich sofort die ein oder andere zynische Person aus den Untiefen des Arbeitskampfes. Ist das denn nur Lifestyle und Hipstertum? Eine Möglichkeit für gut situierte Leute, sich politisch zu fühlen? Natürlich kann man nicht ausschließen, dass es von außen so gelesen wird, als Lifestyle, Projekt, whatever. Allerdings ist das auf gar keinen Fall der Hintergedanke. Ich würde es daher auch nicht als Lifestyle bezeichnen, sondern halt eher als Alternative für ein kapitalistisches Wertesystem, für den Leuten halt einfach im Kleinen zu zeigen, dass man halt losgelöst von einer Verwertungslogik, die immer auf einem Gegenwert basiert, halt einfach Alternativen bieten kann und Güter halt verschenken kann. Ja, den Gedanken, dass alles einen Wert hat, alles Ware ist, einem gehört oder nicht und von einer Person zur nächsten eigentlich nur durch den Tausch von gleich hohen Warenwerten wandern kann, all das haben wohl alle, die in kapitalistischen Gesellschaften sozialisiert sind, verinnerlicht. Genau da soll durch den Umsonstansatz eine andere Situation erfahrbar gemacht werden. Und das scheint auch bei einigen anzukommen. Ich glaube, mir fällt irgendwie so eine andere Wertschätzung auf. Man sagt ja trotzdem Danke und freut sich, dass man irgendwas mitnehmen kann. Und die Leute sitzen an ihren... Ich glaube, es ist irgendwie auch so eine Freude, Sachen zu verschenken. Trotz allem ist es nun mal so, dass im Kapitalismus auch politische Praxen in die Verwertung integriert werden können. Heißt, wenn so ein Umsonstflohmarkt den Kiez interessanter, lebendiger und spannender macht, übersetzt sich das eventuell auch in steigende Mieten. Ein Grund, es sein zu lassen? Wohl kaum. Die Angst davor, dass die eigene Praxis irgendwie zu einer Aufwertung beiträgt, ich finde, man sollte das immer mitdenken, man sollte das immer reflektieren, man sollte aber halt auch nicht zu dem Punkt kommen, deswegen keine politische Praxis mehr zu machen. Weil in dieser Ambivalenz wird man sich, wie gesagt, immer bewegen. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass man den Widerstand zum System halt dabei auch einfach immer wieder sehr deutlich macht. Eine solche Haltung schließt die Anknüpfung an andere Konfliktfelder mit ein. In einem Bezirk wie Neukölln liegen da neben der Gentrifizierung auch der Kampf gegen die Ausgrenzung nichtdeutscher Personen nahe. Doch das könnte auch auf dem Flohmarkt besser laufen. Was man halt schon sagen muss, was bis jetzt ein bisschen schade ist, also die Kritik ist, finde ich, durchaus wichtig zu betonen. Die Nachbarschaft ist ja eigentlich sehr stark migrantisch geprägt. Und wenn wir uns umgucken, also ich bin selber eigentlich sehr begeistert davon, wie viele Leute jedes Mal kommen. Also es ist auch nicht das erste Mal heute, dass gezählt über 100 Leute da sind. Aber die Kritik ist schon da, dass wir uns tatsächlich darüber Gedanken machen müssen, warum das Ganze doch sehr weiß geprägt ist. Also es ist schon die Bevölkerung mit Deutsch als Muttersprache, um das vielleicht so auszudrücken, die sich hier wiederfindet. Um diese Situation zu verbessern, werden Flyer übersetzt und auch die Webseite soll es bald mehrsprachig geben. Dass die Veranstalter und ihr Umfeld vehement daran festhalten, den Veranstaltungsort nicht Richardplatz, sondern Rasepaarplatz zu nennen und auch gegen Widerstand entsprechend zu beschildern, zeugt ebenfalls von einer gewissen Affinität. Schon seit 2013 gibt es Versuche der eigenständigen Umbenennung. Dadurch soll an Mohammed Rasepaar erinnert werden, einer geflüchteten Person aus dem Iran, welche sich 2012 in Würzburg das Leben nahm. Dieses traurige Ereignis wird dabei als Ausgangspunkt für das Aufkommen der Refugee-Bewegung im deutschsprachigen Raum verstanden. Der Umsonstflohmarkt in Neukölln ist nur einer von vielen Orten, an denen Menschen sich abseits der kapitalistischen Logik begegnen können. Für mehr Infos besucht ihr umsonstflohmarkt.noblogs.org. Denn auf unserer Webseite, wo ihr auch die Möglichkeit zum Mitmachen findet, euch zu melden, da gibt es auch einen langen Text zu den Hintergründen, warum das Ganze eigentlich passiert aus anarchistischer Perspektive. Und da gibt es auch einen Link zu einer, ich glaube, sehr gut gepflegten Liste von Umsonstläden im gesamten deutschsprachigen Raum. Diese gut gepflegte Seite findet ihr unter umsonstladen.de. Die Blogadresse des Neuköllner Umsonstflohmarktes lautet umsonstflohmarkt.noblogs.org. Und für alle, die jetzt nicht mitgeschrieben haben, gibt es die Links natürlich auch direkt zum Anklicken bei uns unter aradio.blogsport.de.